Deutschlandradio Kultur. Neue Musik. Über Jahrzehnte war Neusein in der neuen Musik gleichbedeutend mit Klangerweiterung oder mit der Verfeinerung elaborierter Kompositionstechniken. Doch machen sich innerhalb der jüngeren Komponistengeneration Zweifel breit, ob auf diesem Wege heute noch angemessene Antworten auf aktuelle gesellschaftliche und ästhetische Fragestellungen gegeben werden können. Stattdessen versuchen diese Künstler, einen Wirklichkeits- und Gesellschaftsbezug jenseits des traditionellen Kunstmusik-Idioms herzustellen. Dies kann durch die Einbeziehung von Alltagserfahrungen geschehen oder dadurch, dass die Umgebungsbedingungen des Hörers in eine bestimmte Form gebracht werden. Die Wahrnehmung des Hörers soll gelenkt werden. In der folgenden Sendung fragt der Autor, wie Titel, Programmtext und sonstige beigefügte Informationen des Komponisten auf das Hören von Musik einwirken. Die Namen der Töne über Anstrengungen und Erleichterungen des Hörens. Hören Sie eine Sendung von Johannes Kreidler. Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wissens. So scheint es. Wir untersuchen, was es an sich ist. Allein in dieser Untersuchung ist es unser Gegenstand. Es ist für uns. Und das an sich desselben, welches sich ergäbe, wäre so vielmehr sein Sein für uns. Was wir als sein Wesen behaupten würden, vielmehr nicht seine Wahrheit, sondern nur unser Wissen von ihm. Das Wesen oder der Maßstab fiele in uns. Und dasjenige, was mit ihm verglichen und über welches durch diese Vergleichung entschieden werden sollte, hätte ihn nicht notwendig anzuerkennen. Aber die Natur des Gegenstandes, den wir untersuchen, überhebt dieser Trennung oder dieses Scheins von Trennung und Voraussetzung. Das Bewusstsein gibt seinen Maßstab an ihm selbst. Und die Untersuchung wird dadurch eine Vergleichung seiner mit sich selbst sein. Denn die Unterscheidung, welche soeben gemacht worden ist, fällt in es. Es ist in ihm eines für ein anderes. Das Für-sich-Sein des Dings ist Ausdruck der Tatsache, dass es ein für sich bestehendes, andere ausschließendes Etwas ist. Andererseits steht es aber notwendigerweise mit anderen Dingen in Verbindung. Seine Eigenschaften äußern sich in seiner Beziehung auf andere Dinge. Das Ding bezieht sich also auf sich selbst und hebt diese Beziehung wieder auf. Das Ding ist einfach, insofern sein Für-sich-Sein oder seine wesentliche Bestimmtheit betrachtet wird. Zugleich hat es die Verschiedenheit als Vielzahl unwesentlicher Eigenschaften und Merkmale an sich. Diese Widersprüche, die das Ding offenbart, fasst Hegel in der Feststellung zusammen, dass das Ding in ein und derselben Beziehung das Gegenteil seiner selbst ist. Was können wir von der Welt erkennen? Das heißt, was hören wir, wenn wir hören? Die Empiristen um 1700 sagten, die biologischen Funktionen der Sinneswahrnehmung, frei von allen religiösen Spekulationen, seien die Koordinaten unserer Wahrnehmung. Was im 19. Jahrhundert vor allem Helmholtz untersuchte, die Wahrnehmungspsychologie, wurde von John Locke schon 200 Jahre vorher im Ansatz formuliert. Was wir erkennen, also auch was wir hören können, das bestimmt zuallererst die naturwissenschaftliche Untersuchung des menschlichen Körpers. Musik. Immanuel Kant wies diese Haltung in ihre Schranken. Was die Naturwissenschaften als allgemeine Wahrheiten ausgegeben hatten, waren Kant zufolge doch nur die Koordinaten des Subjekts. Raum, Zeit und Kausalität sind nicht Gegenstände der Wahrnehmung, sondern erst einmal ihre Bedingung. Was außerhalb des Subjekts passiert, das kann das Subjekt gar nicht wissen. Und entsprechend möge jeder Wahrnehmende sich damit bescheiden, seine ganz subjektive Wahrheit zu vernehmen. Selbstbewusster war dagegen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aus dessen Phänomenologie des Geistes am Anfang der Sendung ein paar Sätze gesprochen wurden, gefolgt von einem Hegel-Kommentar von Gottfried Stieler. Nach Hegel ist das Kantsche Erkennen der Bedingungen des Erkennens ein Widerspruch, wenn auch ein produktiver. Und das Ganze der Widersprüche führt ihm zufolge tatsächlich zur Wahrheit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wiederum kritisierten Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Friedrich Engels den deutschen Idealismus als allzu abstrakte Denkakrobatik. Die vorherrschenden Bedingungen des Menschen sind die materiell geschaffenen Umstände. Die gedanklichen Abbilder entstehen in einem komplizierten Prozess der Übersetzung und Umsetzung des Materiellen in Ideelles, der in seinem Verlauf sowohl durch die Struktur und Wirkungsweise des menschlichen Sinnes- und Nervensystems wie auch durch den Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Praxis bestimmt wird. Friedrich Nietzsche dagegen psychologisierte die philosophischen Überlegungen seiner Vorgänger, die eine Systematik der Erkenntnistheorie anstrebten. Tatsächlich ginge es, Nietzsche zufolge, bei allem Erkennen doch vielmehr um den Willen zur Macht, um die Legitimation einer bestimmten Moral. Ludwig Wittgenstein setzte Anfang des 20. Jahrhunderts die medientheoretischen Überlegungen Nietzsches fort, wonach alle Erkenntnis, also auch das Hören, durch unsere Kenntnis der Sprache und unser Vermögen des Kommunizierens determiniert sind. Das ging in die Geschichte ein als Linguistic Turn. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen meiner Welt, sagt Wittgenstein. Und das heißt, dass zentrale Streitigkeiten der Philosophie vielmehr Probleme der Sprache, Verhexungen der Sprache sind. Die Grenzen der Sprache sind auch die Grenzen meiner Musik. Michel Foucault, um diese kursorische Geschichte der Erkenntnistheorie zu beschließen, analysierte Nietzsche und Wittgenstein folgend das Diskursumfeld, die Hierarchien, sexuellen Dispositionen und Machtverhältnisse, unter deren Bestimmungen erkannt, also auch gehört wird. Anschauungen ohne Begriffe sind blind, sagt Immanuel Kant. Unseren Wortschatz lösen wir ein gegen die Wahrnehmung der Welt. Das mag aber doch überraschen, wenn von Klang, von Musik die Rede ist, die doch landläufig angenommen nicht sprachlich erfolgt. Musik, das sind Schallwellen von periodischer und nicht periodischer Art, die in zusammen und nacheinander klingen und damit in harmonischen und rhythmischen Ordnungen, Proportionen und Schönheiten sich entfalten. Spannungs- und Entspannungszustände hervorrufen, die erst im Nachhinein, wenn überhaupt, mühsam auch mit sprachlichen Ausdrücken belegt werden können. Aber diese Auffassung darf angezweifelt werden. Oft steht nämlich doch die Sprache vor dem Hören von Musik. Thank you. Der Philosoph Albrecht Wellmer schreibt in seinem Buch »Versuch über Musik und Sprache« von 2009, Musik sei die sprachfernste, ungegenständlichste Kunst. Musik ist mitnichten ungegenständlich. Jeder Schall wird von einem physischen Ding erzeugt, einem Instrument, einem Gegenstand, der die Luft in Schwingung versetzt. Das erfordert wiederum Energie, die, wenn sie nicht aus dem Elektrizitätswerk kommt, von einem Spieler hervorgebracht werden muss. Ebenso ist auch der Hörer ein Körper, der den Schall aufnimmt. Musik ist vielleicht die älteste multimediale Kunst. Musik als Zeitkunst berührt andere Zeitkunst, wie zum Beispiel Film. Man kann Rhythmen auch mit Filmbildern und Licht artikulieren. Musik als Raumkunst berührt das Installative. Zum Beispiel Klangkunst. Als Aufführung kommt sie in die Gefilde von Theater- und Performancekunst. Als Klang und Rhythmus hat sie Schnittmengen mit Sprache. Die Instrumente können weitergedacht werden in Richtung Skulptur und Objektkunst. Die Noten sind auch Grafik. Und als Konzept berührt Musik alle anderen Kunstsparten. Und derlei ergibt sich nicht notwendig nebenbei, sondern kann aktiv vom Komponisten oder von der Komponistin gestaltet werden. Am deutlichsten ist das beim Titel eines Musikstücks zu beobachten. Das Orchesterstück Opus 16 Nummer 3 von Arnold Schönberg. Wir fangen nochmal an. Schönberg hat dem Stück zur nüchternen Opuszahl auch einen Titel gegeben. Farben. Damit nicht genug. Um einen leichteren Zugang zu ermöglichen, hat Schönberg später noch einen illustrativeren, programmartigen Titel beigegeben: Sommermorgen an einem See. Und dann gibt's noch die schöne Anekdote, dass ich mal im Kino den Film Von morgens bis mitternachts von 1920 gesehen habe. Und zu dem Stummfilm wurde einfach alle mögliche Musik aus der expressionistischen Epoche dazugespielt. Zum Beispiel Schönbergs Orchesterstücke Opus 16. Und just in dem Moment, als in dem Film der Protagonist starb, war die Musik gerade bei Nummer 3. Und so wurde aus Schönbergs Sommermorgen-Seestimmung auf einmal ein Requiem. Thank you. Synkrese heißt das Phänomen. Wenn zwei Medien, in dem Fall Film und Musik, synchron wahrgenommen werden, synthetisiert man die Informationen zu einer Sinneinheit. In anderen Stücken ging Schönberg, was das Verhältnis von Titel zur Musik betrifft, aber einen Schritt weiter. Bei einem Programm wie dem Sommermorgen an einem See handelt es sich, trotz der, wie wir gehört haben, Variabilität der Zuschreibung, doch um ein konsonantes Verhältnis zwischen Titel und Musik. Bei dem fünften der fünf Klavierstücke Opus 23 hingegen lautet der Titel Walzer. Freilich kann man auch zu einem Chopin-Walzer nicht wirklich Walzer tanzen, aber können Sie in der folgenden Musik überhaupt irgendetwas Walzerartiges erkennen? Arnold Schönbergs Walzer aus den Klavierstücken Opus 23. Der Titel: Eine Behauptung, eine Provokation, eine Lüge vielleicht. Der Ausdruck einer Differenz, einer Dissonanz zwischen traditioneller tonaler Musik und neuer atonaler Musik. Das Verfahren wurde im Schönberg-Kreis und darüber hinaus zu einem Topos der neuen Musik. Von Schönbergs Schüler Anton Webern gibt es die Klaviervariationen, bei denen man vergebens ein Thema sucht. Es gibt die Symphonie, die aber auch gar nichts Symphonisches an sich hat. Und seit den 1960ern betitelte Helmut Lachenmann Stücke in Anlehnung an klassische italienische Musikbezeichnungen. Echo Andante, Allegro Sostenuto. Von Matthias Sparlinger gibt es Stücke mit dem Namen Sotto Voce, Furioso und Intermezzo. Von Cornelius Schwer Werke namens Poco a Poco Subito, Pastorale, Rondo oder Da Capo. Es ist nicht nur eine Differenz, sondern der dialektische Bezug der neuen Musik zur traditionellen, der damit zum Ausdruck kommt. So wie in tonaler Musik jeder Ton in Bezug auf das System der Tonalität gehört wird, wir kommen darauf zurück, so tritt die atonale Musik als bestimmte Negation der tonalen Musik in Erscheinung. Natürlich steckt darin auch Polemik, wenn George Ligeti sein Stück für 100 Metronome, die nun denkbar mechanisch rattern, in Anlehnung an die romantische Orchestergattung mit dem Titel Poème symphonique, symphonisches Gedicht, konterkariert. In seinem Buch Gehaltsästhetik stellt der Philosoph Harry Lehmann neben einer Theorie der ästhetischen Eigenwerte und der Reflexionswerte eine Theorie der Übertragungswerte vor. Lehmann veranschaulicht das an Beispielen aus dem Design. Es gibt in der Mode und im Design seit einiger Zeit so etwas wie den sportlichen Stil, der sich bei Autos, Brillen, Hosen und Schuhen finden lässt. Damit ist eine Formensprache gemeint, die sich von den Turnschuhen, dem T-Shirt und der Jogginghose auf die Straßenschuhe, das Jackett und die Anzughose überträgt. Der sportliche Schuh ist ein Hybrid aus Straßen- und Turnschuh, der die Definitionsmerkmale beider Schuhtypen in sich vereint. Er besitzt die Grundform des Straßenschuhs und übernimmt vom Turnschuh die Schnürsenkel und Nähte. Turnschuhe werden aus vielen Einzelteilen zusammengenäht, um ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität zu verleihen. Die Nähte am sportlichen Schuh, die jetzt bloß Ziernähte sind, imitieren dieses Merkmal und übertragen es auf den Straßenschuh. Schnürsenkel und Ösen erfüllen beim Turnschuh die Funktion, dem Fuß auch bei extremer Belastung noch Halt zu verleihen. Wer einen Straßenschuh mit 14 Ösen und fingerbreiten Schnürsenkeln trägt, der suggeriert die explosive Beweglichkeit eines Sportlers. Sportlichkeit gewann erst in den letzten Jahrzehnten an gesellschaftlicher Bedeutung. Und erst seit diesem Zeitpunkt lässt sie sich von der Mode, der Werbe- und Designindustrie verwerten. Diese Aufwertung des Sports geht wiederum mit einem sich immer stärker ausprägenden Individualismus einher, der sich in den westlichen Demokratien nach einer Reihe von Emanzipationsschüben universell durchgesetzt hat. Jetzt ist es notwendig und möglich zugleich, dass der Einzelne frei von traditionellen Rollenmustern sein Leben eigenverantwortlich führt. Und hierzu gehört auch, dass er für seinen Körper mehr Verantwortung übernimmt. Diese Entwicklung hat sich im Freizeitverhalten breiter Bevölkerungsschichten niedergeschlagen, die sich für den flexibilisierten Arbeitsmarkt fit halten wollen. Es ist dieser Ausdruck von Fitness und Beweglichkeit, welcher heute als positiver soziokultureller Wert mit den sportiven Formen assoziiert wird. Der Psychologe Grant Smith von der Eastern Washington University hat einen Index für die phonetische Attraktivität englischsprachiger Namen entwickelt und die der Präsidentschaftskandidaten von 1824 bis 1992 daraufhin verglichen. In 35 von 42 Fällen siegte der Kandidat mit dem wohlklingenderen Namen. Als Erfolgskriterien gelten ein zweisilbiger Name mit Betonung auf der ersten Silbe, eine Endung auf N, M, NG, I oder Y sowie die Anfangsbuchstaben R und L. Die Zeit vom 27.10.2012. John Cage verdankt seinen Erfolg auch seinem schönen Namen. Hingegen hieß der Maler Blinky Palermo eigentlich Peter Heisterkamp. Aber sein Lehrer Beuys sagte ihm, mit dem Namen wirst du niemals ein bedeutender Künstler werden. Umgekehrt machte Mozarts namenloses Grab den Namen umso stärker. Dagegen sind nicht nur seine Werktitel, Klavierstück, Gruppen, Zeitmaße, sondern auch sein Name denkbar unkünstlerisch. Karlheinz Stockhausen. Als Kind war ich immer ganz ungläubig, dass jemand mit so einem Namen ein Komponist sein kann. Und eigentlich empfinde ich heute noch so. Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Wissen Sie, mein Mann hat morgen Geburtstag, er spielt Akkordeon, aber bisher hat er mir ohne Rhythmus gespielt und jetzt wollte ich ein Rhythmusgerät kaufen. Haben Sie da was da? Ja, da was ganz Schönes haben wir gerade reinbekommen, liebe Frau. Und zwar das TS-93. Ach, das soll ja gut sein. Ja, das ist also sehr gut. Also gut ist unter Drippe, würde ich sagen. Ja? Das ist ein Spitzengerät für 850 Mark. Da haben Sie alles drin, jede Art von Rhythmus. Haben Sie es da, dass Sie es mir vorführen können? Ich kann Ihnen das gerne mal vorführen. Ich habe Sie gerade auf dem Tisch stehen. Ach, ist auch angeschlossen. Ist es, ja. Jetzt passen schön. Sie auf. Gehen wir mal davon aus, dass Ihr Mann einen flotten Rhythmus spielen möchte. Das zum Beispiel, tut er, das tut ja, er. Zum Beispiel einen Rock'n'Roll. Ja. Dann drücken Sie einfach hier auf die Taste Beat 1. Ja. Aha. Ja, das klingt dann so, ne? Das klingt gut. Er das möchte zum flott. Beispiel einen Shuffle spielen, der drückt ja. Er einfach auf Beat 2, das klingt dann so. Auch nicht schlecht, ja. Auch nicht schlecht, ein gell? Fantastisches Gerät. Ja. Dann zum Beispiel, er möchte mal einen Walzer spielen. Ja, das ist ja, Beispiel, ältere Leute sind ja, da, ein Walzer. Ja auch, ja. Drückt er einfach auf Beat 3. Ja. Ach, das ist ja wunderschön. Ja. Dann zum Beispiel ein Bossa Nova, der würde so klingen, Beat 5. Also, ich muss Ihnen sagen, da klingt ja eine schöner als der andere. Ja. Man ja weiß manchmal gar nicht, was man da auswählen soll. Echt? Also, das dann ist ja zum Beispiel ein Cha-Cha-Cha zum Beispiel. Das wäre jetzt. Gibt's das noch? Ja, Beat 8 zum Beispiel. Wunderbares Gerät. Ja. Wie gesagt, ich gebe Ihnen 850 Mark. Ich gebe Ihnen das für 830 Mark an. Jetzt habe ich aber mal Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, ist da auch Lambada drin? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe die Beschreibung noch gar nicht durchgelesen. Da müsste ich mal danach gucken, bevor Sie belügen. Moment. Das ist ja nett. Nee, nein. Das ist ja auch nett. Das ist ja nett. Das ist ja auch nicht. Nee. Mal Beat 15. Was könnte der? Mal Beat 18. Na? Das ist ja auch nett. Moment. Ja, da ist er. Ach, da ist er hier, der Lambada. Ja, das ist ja klasse, la. Naja, man merkt es gleich, das ist der Lambada. Also, das ist ja wunderbar. Packen Sie es gleich ein. Ich packe Ihnen ein. Ja. Aber ich sage Ihnen was ganz ehrlich. Was denn? Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Gerät nicht genommen. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, wir beide. Ja, da haben wir Glück. Der Lambada. Hätte Olivier Messiaen doch niemals bekannt gegeben, dass das Vogelmelodien sind, die er aufgeschrieben und übertragen hat. Alle Welt hätte sich gefragt, woher hat er diese verrückten Melodien? Hörakte lassen sich ebenso wenig wie Sehakte auf rein psychophysiologische Prozesse reduzieren, die von weitgehend invarianten neurobiologischen Gegebenheiten determiniert sind. Individuelle Hörerfahrungen und die damit einhergehende Generierung von Bedeutung sind vielmehr von hörkulturellen Zusammenhängen, von Hearing oder Auditory Cultures geprägt, in welche die Individuen immer schon eingebettet sind. Diese kulturelle Dimension schwingt im englischen Begriff Sound bereits mit, da dieser in seiner Bedeutung als wahrgenommener Schall auf die Untrennbarkeit von physikalischem und wahrgenommenem Phänomen hinweist, weshalb auch im Deutschen zumeist an dem englischen Begriff festgehalten wird. Die beste deutsche Übersetzung von Sound wäre in diesem Sinn Klang. Doch die Bezeichnung Klangstudien oder Klangwissenschaft für Sound Studies hat sich nicht durchgesetzt. Die Sound Studies zielen daher nicht nur auf die Beschäftigung mit der Herstellung und der Gestaltung von, dem Umgang mit und dem Denken über akustische Phänomene, sondern zugleich darauf, den Prozess des Hörens als aktive und kulturbedingte Sinnestätigkeit zu begreifen. Schreibt Daniel Morath in der Zeitschrift Positionen von Dezember 2015, die just Hörwissen bzw. Hörenwissen zum Thema hatte. Wie sehr wir westlich sozialisierte Menschen darin geübt sind, Töne nicht nur als Töne, sondern in Bezug auf ein erlerntes System zu hören, veranschaulicht folgender konzeptueller Eingriff in Brian Ferneyhough's zweites Streichquartett. Jemand musste Brian F. verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens konzeptualisiert. Selbst eine so aufs Fluide, flüchtige, zielende Musik wie die von Brian Ferneyhough lässt sich umgehend in ein dur-molltonales Raster bringen, wenn, wie hier, die Harmonisierungsalgorithmen der Software Band in a Box darauf angewendet werden. Der Ferniehau war immer noch der gleiche wie vorhin. Nur eine poppige Begleitstruktur wurde ihm beigestellt. Oder betrachten wir Sinustöne. Sinustöne, also Töne ohne Obertöne, treten in der mechanischen Welt nicht auf. Sie sind nur elektronisch erzeugbar. Das heißt, irgendwann mit Verbreitung der ersten Sinustongeneratoren in den 1940ern hörten Menschen außerhalb von Laboren zum allerersten Mal Sinustöne. Man könnte also sagen, hier gab es in der Geschichte den seltenen Fall, dass jemand etwas hörte, was er oder sie wirklich noch nie gehört hatte. Aber kaum waren die ersten Sinustöne vernommen, wurden sie auch schon mit Bedeutung belegt. Hollywood wusste dem umgehend eine populärverständliche Aura angedeihen zu lassen. Sinustöne, diese unbekannten Klänge, passen natürlich zu Außerirdischen. Bereits 1951 im Film »The Day the Earth Stood Still«, bei dem Außerirdische in Washington D.C. vor dem Weißen Haus landen und dramatisch aus der fliegenden Untertasse steigen, hat der Filmkomponist Bernard Herrmann zur üblichen Orchesteruntermalung noch Thereminklänge von einem der ersten Synthesizer, der dem Sinuston nahe kommt, eingefügt. We have come to visit you in peace and with goodwill. So schnell wird aus dem unverbrauchten Klang ein Klischee. In der Folge waren Science-Fiction-Filme ohne elektronische Klänge kaum noch zu denken. Exemplarisch in Forbidden Planet von 1956, bei dem nun das gesamte Klangdesign per Synthesizer erstellt wurde. Innerhalb von 5 Jahren wurde der Effekt zur Selbstverständlichkeit. Gentlemen will go in. You're expected. I am Orbit. I'm Commander Adams. This is Lieutenant Fireman, my executive. Then my little girl never feels lonely or confined. I don't know. I have you and Robbie and all my friends. Friends? Perhaps you better call them, my dear. All right. Come, gentlemen. Ebenso wie es in der neuen Musik Klischees gibt, gibt es auch ihre eigenen Mythen. Erzählungen drumherum, die Musik zusätzlich mit Bedeutung aufladen. Der Rationalität und des Intellektualismus der Moderne zum Trotz. Als Gründungsmythen gelten beispielsweise die Erfindung der Zwölftontechnik, die sowohl Arnold Schönberg wie Josef Matthias Hauer in Wien um 1920 zugeschrieben wird. Oder der Serialismus mitsamt seinen vermeintlichen Dogmen, der Anfang der 50er Jahre in Darmstadt von einer jungen, unbescholtenen Wirtschaftswundergeneration geboren wurde. Selbst John Cage, der seinen Erfolg auch seinem schönen Namen verdankt, der seine Subjektivität eigentlich auszuklammern gedachte, behauptete von 4:33, dem stille Stück, dessen Dauer, 273 Sekunden, genau dem absoluten Temperaturnullpunkt minus 273 Grad Celsius entspricht, dass diese Zahl per Zufall zustande kam. Am stärksten aber gelang es Luigi Nono in seiner letzten Schaffensphase, die Aura des Geheimnisvollen und Esoterischen zu erzeugen. Nono, bekannt geworden als Marxist mit einer politisch-kämpferischen Musik aus dem Geiste des Serialismus, wandte sich nach einer langjährigen Schaffenskrise Anfang der 80er einer vorgeblichen Fragmentästhetik zu. Statt der sozialistischen Agenda nun ins Leise und Verschwindende gekehrt, versehen mit hölderlinschem Geist, ehe er 1990 als Alkoholiker starb. Der Titel seines Streichquartetts umschreibt all dies. Die Fragmente, die Stille, Hölderlins Diotima, und da sind drei beredte Punkte am Anfang und am Ende des Titels. Im Radio muss man es eigentlich so profan aussprechen. Punkt, Punkt, Punkt, Fragmente, Stille, Andiotima, Punkt, Punkt, Punkt. Erratisch verweisen diese Punkte im Titel auf das Ausschnitthafte, Ausgelassene, auf das Nichtsagbare, von dem der kryptische Titel umgeben ist. Allein schon diese Titulierungsidee mit den Auslassungspunkten bescherte der neuen Musik in den folgenden zwei Jahrzehnten eine Flut von Stücken, die Punkt, Punkt, Punkt notorisch übernahmen. Nur fragmentarisch ist die Musik von Nono überhaupt nicht. Ich kann Fragmente nicht herstellen. Schubert konnte sich nicht an den Tisch setzen und sich vornehmen, eine unvollendete zu schreiben. Fragmente entstehen, weil einer nicht fertig wird mit etwas, obwohl er es will, nicht weil er es will. Thomas Brasch. Atonale Musik, also Musik, die sich der systemischen Zuschreibung entzieht, kann nicht fragmentarisch sein. Ein atonales Stück kann nicht fragmentarischer sein als ein anderes. Die Pausen in Nonos Quartett können nicht aufgefüllt werden zu einem Ganzen, solange es in diesem atonalen Idiom bleibt. Denn Atonalität ist per Definitionem die Abkehr von einem Ganzen. Wenn überhaupt, dann kann Cages Williams-Mix als Fragmentästhetik gelten. Denn er hat tatsächlich Tonbänder anderer Musiken und Klangaufnahmen zerschnitten, also fragmentiert und neu zusammengeklebt. Nur war bei Cage niemand aus dem Häuschen, ob dieser Fragmentästhetik. Nono hingegen erzeugte ein Narrativ, das so faszinierend war in seiner Behauptung, dass der Atonalität eine so leicht verständliche Erklärung gab und eine leicht übernehmbare Strategie der Verrätselung anbot, dass daraus im Handumdrehen eine riesige Mode kreiert ward. Thank you. So, liebe Amateurfilmer und Freunde der Nachvertonung, freuen Sie sich auch heute wieder auf 6 neue Diamanten für Ihr persönliches Geräuschearchiv. Geräusch Nummer 1: Schwangere Frau vor offener Balkontür. Nummer 2: Deutscher Polier mit illegalen indischen Schwarzarbeitern. So. Geräusch Nummer 3: Pensionierter Bürokaufmann im Kunstmuseum. Hm. Nummer 4: Englisches Pub nach 23 Uhr. Nummer 5: Am nordholländischen Strand, Region Egmond. So, und schließlich noch Geräusch Nummer 6. Ein nordrhein-westfälischer Hirsebauer auf dem Nachhauseweg vor einer Ampel, Spätnachmittag. So, liebe Freunde, das war's auch wieder für heute. Viel Spaß noch bei der Nachvertonung und bis zum nächsten Mal. Da praktisch alle Klänge ausgeforscht sind und auch aus ihren Kombinationen sich immer mehr bekannte Muster herauskristallisieren, setzt Objektivierung ein. Topoi, Idiome, Standardsituationen, Versatzstücke. Schon als Jugendlicher hatte ich die Idee für ein Klavierstück in 5 Sätzen, die alle die gleichen Noten haben. Aber der erste Satz trägt einen philosophisch-religiösen Titel, der zweite einen abstrakten Titel, der dritte einen privat-amorösen Titel, der vierte einen ironischen und der fünfte ist ohne Titel. Ähnliche Filmexperimente sind bekannt. Zur Aufnahme eines Mannes, der ein Haus betritt, lässt man Alltagsmusik, Horrormusik, Slapstickmusik etc. erklingen. In jedem Fall ist es eine andere Handlung. In einem psychologischen Test wurden Probandinnen Matheaufgaben zu lösen gegeben. Man teilte die Testpersonen per Zufallsgenerator in 2 Gruppen. Und eine Gruppe erhielt zusätzlich einen angeblich wissenschaftlichen Text, in dem erläutert wurde, dass Frauen erwiesenermaßen nicht rechnen können. Diese Gruppe schnitt wesentlich schlechter ab. John Cage begann in den 1940ern, das Klavier im Innenraum mit allerlei Gegenständen derart zu präparieren, dass gänzlich andere Klänge hervorkamen. In das Instrument wurde eingegriffen. Bestimmte Dinge wurden herausgefiltert und voneinander getrennt. Derart kann aber auch das Hören präpariert werden. So wie wir nach Kant vor dem Erkennen erst die Bedingungen des Erkennens erwägen sollten, so kann auch das Hören selbst erst einmal gestaltet werden, ehe gestaltete Musik an das Gehör dringt. Der Titel, die Performance, eine begleitende Information, sei es im Programmheft oder gleich zum Stück von einem Moderator dazu erzählt, ein Video. Diese Mittel entdecken Komponisten und Komponistinnen gegenwärtig. Sowieso war der Umgang mit Titeln und Programmtexten bislang eine ungereimte Angelegenheit. Irgendwie gehören sie zwar zur neuen Musik dazu, aber nie ist so recht klar, wie wichtig sie denn nun sind. Ob der Hörer oder die Hörerin vorab informiert sein soll oder nicht. So also werden die multimedialen Aspekte von Musik, der linguistische Turn, mittlerweile aktiv gestaltet. Es handelt sich um den erweiterten Musikbegriff. Dennoch geht es um Musik. Also dennoch ist es Musik. Und das wird gerade in den Titeln unterstrichen. Etwa bei Simon Steen Andersens Black Box Music, bei Johannes Kreidlers Charts Music, bei Patrick Frank, der eine wissenschaftliche Kongresssituation als Theorieoper deklariert, oder bei Trund Reinholzens unsichtbarer Musik. Unisono. Akkord. Variation. Wiederholung. Wiederholung. Wiederholung. Variation. Variation. Variation. Wiederholung. Wiederholung. Wiederholung. Pause. Motiv. Fortführung. Kontrast. Entwicklung. Reprise. Übergang. Kombination. Rhythmus. Melodie. Verzierung. Klarinette. Im Extremfall wird etwas Klingendes allein dadurch zur Komposition, weil es als solche postuliert wird. Das ist der Fall des sogenannten Ready-Mades. Analog zu Marcel Duchamps simpler Maßnahme, durch das Stellen auf einen Sockel, durch das Platzieren im Museum, durch Fotografieren und Betiteln Alltagsgegenstände zum Kunstwerk zu erheben, haben sich mittlerweile Komponisten und Komponistinnen Strategien überlegt, Klang durch Änderung der äußeren Umstände aufzuwerten. Luc Ferrari hat eine Feldaufnahme aus einem kroatischen Fischerdorf als Tape-Stück zur Komposition erklärt. Peter Ablinger Umgebungsgeräusche auf der Straße durch Wiedergabe auf einem Kopfhörer zum Soundtrack umgepolt. Alberto Bernal hat auf Fotografien leere Notenlinien projiziert, sodass die auf dem Foto abgebildeten Gegenstände zur Abbildung von Musik mutieren. John Duncan hat sogar den Mitschnitt einer schweren Straftat auf Schallplatte gepresst und somit zu Musik gemacht. Beenden wollen wir diese Sendung aber gewissermaßen mit dem Gegenteil. Einer völlig namenlosen Musik, was fast nur im Radio möglich ist. Wo sonst können wir Klänge hören, ohne irgendeine Information über Herkunft, Autorschaft, Entstehungsumstände? In der Abmoderation erfahren Sie die Auflösung. Ist es nun leichter oder schwerer, solche Klänge zu hören? Ein erkenntnistheoretischer Gruß von oder an John Locke, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein und Michel Foucault. Mmm. Die Namen der Töne über Anstrengungen und Erleichterungen des Hörens. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Johannes Kreidler. Zuletzt hörten Sie Variations 1 von John Cage in einer elektronischen Version von Thomas Hummel. Es sprachen Nina West, Thomas Holländer und der Autor. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio.